بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بما وقت bei unserer Vortragsreihe eine Reise ins Jenseits und wir sind angekommen bei dem Thema Strafe für die sündigen Muslime an Yawm al-Qiyamah. Wir werden einige Arten der Strafe sozusagen erwähnen für die Muslime, die sich gesündigt haben. Und als erstes erwähnen wir zum Beispiel die Leute, die Muslime, die keine Zakat zahlen, obwohl sie hätten zahlen müssen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sein Besitz ihm in Form einer riesigen Schlange präsentiert wird an Yawm al-Qiyamah und die Schlange wird ihn erdrücken. Und danach rezitierte er Sura 3, Vers 180 und diejenigen, die mit dem Geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es schlecht für sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tage der Auferstehung umschlungen werden. Und dieser Hadith ist in Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige, der Gold und Silber besitzt und davon keine Zakat zahlt, wird damit gebrandmarkt werden und er setzt sich für 50.000 Jahre fort. Dieser Hadith ist in Muslim. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, über diejenigen, die Kamele, Kühe, Ziegen haben, und keine Zakat davon zahlen, werden die Person flach auf den Boden gelegt und die Tiere rennen über ihn, stoßen ihn mit den Hörnern und beißen ihn in einem Tag, der 50.000 Jahre fortdauert. Und zweitens für denjenigen, der Kibr hat, der arrogant ist. Das ist sehr gefährlich, diese Sünde. Denn das ist die Sünde, die Iblis zum Kafir machte. فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Das war ja der Grund, warum er zum Kafir wurde und verlor sozusagen. Aber das heißt nicht, dass Kibr dich zum Kafir macht, aber es ist eine sehr gefährliche Sünde. Yani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Stäubchen von Hochmut in seinem Herzen besitzt, wird das Paradies nicht riechen. Yani, nicht mal in die Nähe kommen. Und Stäubchen von Hochmut, hier arabisch Mithqal, bedeutet so groß wie ein Atom oder kleinstes Jane, so ein kleines Stück Jane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Arrogante wird Yawm al-Qiyamah in der Form von Menschen erscheinen, aber seine Größe wird die einer Ameise sein und Erniedrigung wird von allen Seiten zu ihm kommen. Warum? Weil die Leute werden ihn überrennen. Weil Yawm al-Qiyamah, wie ich in den letzten oder vorletzten Vers erwähnt habe, Yawm al-Qiyamah ist ein Tag, da die Leute sind in Hektik. Und die rennen und dann tretet der eine auf den Arroganten und der andere tretet auf ihn und so weiter und so weiter. Wie in diesem Hadith erwähnt, diese Art der Ameise, weil die Ameisen haben auch verschiedene Arten. Der hier im Hadith erwähnt wird, ist eine sehr kleine Ameise. So klein, Janne. Und dann, wenn man in die Hölle kommt, dann wird diese Arroganze wieder riesig. Damit er die Schmerzen besser spürt. Aber dazu in dem Vers über, wenn wir über die Hölle reden, inshallah. Sura 76, Vers 1. Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Wert, ansonsten haben wir keinen. Und Kibr ist eine Lüge. Warum? Weil es eine falsche Behauptung für den Mensch ist, dass ihm dies zustehe. Und die Kibr steht nur Allah subhanahu wa ta'ala zu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Name der Yawm al-Qiyamah am meisten erniedrigt sein wird und ist derjenige, der sich in Dunya König der Könige nannte. Allah alim, wer damit genau gemeint ist, aber es gab eine Zeit bei den Persern, wo sie sich so nannten. Drittens, Sünden, wo Allah mit dieser Person nicht reden wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird mit manchen Personen nicht reden. wegen bestimmten Sünden, die sie begangen haben. Sura 2, Vers 174. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat und es für einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tage der Auferstehung weder sprechen, noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und Sura 2, Vers 175. Das sind diejenigen, die das Irregehen für die Rechtleitung erkauft haben und die Strafe für die Vergebung. Wie beharrlich sind sie gegenüber dem Höllenfeuer. Kitmul Ilm ist also eine der Ursachen. Also das Verbergen von Wissen ist eine Ursache dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir Yawm al-Qiyamah nicht reden wird. Und Rasulullah s.a.w. sagte, derjenige, der Wissen erhalten hat und es verbirgt, Allah wird seinen Mund mit Feuer verbergen an Yawm al-Qiyamah. Und es gibt eine Regel im Fiqh, die heißt La yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Es ist nicht erlaubt, die Botschaft zu verheimlichen zu seiner benötigten Zeit. Zum Beispiel, die Leute haben jetzt keine Ahnung von Wissen, beziehungsweise kein Wissen von Gebet. Und du hast Wissen über Gebet und du weißt, dass diese Leute dieses Thema brauchen und du verheimlichst es vor ihnen und du sagst es ihnen nicht. Das ist La yajuz, ist nicht erlaubt. Und die Regel La yajuz ta'khiru La yajuz ta'khiru al-bayan an waqt al-haja. Und Sura 3, Vers 77. Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tage der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie reinigen. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Zum Beispiel für Leute, die Kompromisse eingehen. Zum Beispiel Ulema des Sultan, die Fatawa al-Muzawwara geben für ihren Herrscher. Oder nutzen Allah, um ihre Religion zu stützen. Ja, der Fatawa al-Muzawwara, die sie ihren Herrschern geben. Sie sagen zum Beispiel den Herrschern, ja, es ist Kufr, wenn du mit Demokratie herrschst, aber es ist kleiner Kufr, solange du die Scharia in deinem Herzen höher siehst. Und geben solche Fatawa al-Muzawwara, solche vertretenen Fatawas. Und das ist sehr gefährlich. Denn derjenige, der nicht mit der Scharia herrscht, über dieses Thema haben wir ausgiebig in anderen Durus geredet. Ibn Kathir rahimullah erwähnt zum Tafsir dieser Ayah einige Ahadith. Zum Beispiel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt drei Personen, mit denen Allah nicht sprechen wird oder sie anschauen wird und am Tage der Auferstehung sie nicht läutern wird und sie erhalten schmerzhafte Strafe. Abu Dharr fragte, wer diese sind. Er sagte und wiederholte dies dreimal. Der Musbil, das heißt der Mann, der seine Klamotten unter dem Knöchel trägt. Zweitens derjenige, der schwört und dabei lügt, um seine Waren zu verkaufen. Zum Beispiel er sagt, Wallahi, ich habe diese und diese Ware für 10 Euro gekauft. Wobei er sie für 5 Euro gekauft hat. Aber er lügt, damit er seine Ware verkaufen kann. Drittens, derjenige, der Almosen gibt und die Leute daran erinnert. Dieser Hadith ist im Muslim und Ahmed. Yani, zum Beispiel, er gibt jemanden 10 Euro oder so als Sadaqa. Und einen Monat später sagte zu ihm, erinnerst du dich noch, ich habe dir vor einem Monat 10 Euro gegeben, also musst du mir einen Gefallen tun. Nach einem Jahr sagt er ihm, was bist du für ein Mensch? Ich habe dir doch damals so viel Geld gegeben und heutzutage, was ist los? Und so weiter und so. Er erinnert ihn die ganze Zeit an diese Sache. Das ist gefährlich. Yani. Der nächste Hadith über diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht Yawm al-Qiyamah anschauen wird. Erstens der Ungehorsame gegenüber seinen Eltern. Zweitens Frauen, die Männer nachahmen. Also, na. Und drittens der Youth. Der Youth ist der Eifersuchtslose. Dieser Hadith ist in Ahmed Nasa'i Mustadrak al-Hakim. Was heißt der Youth, eine Eifersuchtslose? Zum Beispiel jemanden, es interessiert ihn nicht, wie seine Schwester sich anzieht und damit dann rausgeht zum Beispiel. Oder es interessiert ihn nicht, wie seine Mutter sich anzieht. Oder, hat keine Eifersucht, Viertens, die Reichen und die Verschwender. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Tirmidhi, Ibn Majah al-Hakim, ein Mann saß beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und rübste. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, bewahre uns vor deinem Rübsen, derjenige, dessen Bauch am vollsten in Dunya ist, wird am Yawm al-Qiyame am meisten hungern. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die am meisten Besitz in der Dunya haben, werden Yawm al-Qiyame diejenigen sein, die mit den wenigsten Taten sein werden. Außer jene, die es von rechts, links, vorne, hinten ausgeben. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und ein anderer Hadith, der diesen vollständigt, die mit den meisten sind die niedrigsten an Yawm al-Qiyamah, außer jene, die es spenden, hier und dort, und es halal verdienen. Bukhari und Muslim. Geld an sich ist nicht schlecht. Allah subhanahu wa ta'ala nennt sogar Geld Khayra. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nennt es Khair in dem Hadith. Es wird nur schlecht, wenn es für Schlechtes genutzt wird. Dann ist das Geld schlecht, aber ansonsten ist darin kein Problem mehr. Ach ja, bei Punkt 3 habe ich noch ein paar Hadith vergessen. Die erwähne ich noch, inshallah. Das gehört zu Punkt 3, nicht bei 4. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Personen, mit denen Allah nicht sprechen wird am Tage der Auferstehung, noch sie anschauen, noch sie läutern, und für sie wird es schmerzliche Strafe geben. Erstens, ein Mann, der einem Reisenden kein Wasser gibt, von dem er besitzt. Also Wasser gehört jedem, wenn du Überfluss hast. Zweitens, ein Mann, der schwört, während er lügt, um seine Waren zu verkaufen, nach dem Asr-Gebet. Also sie pflegten zur Tageszeit zu arbeiten. Und um nicht so viel mitzutragen, schwören sie, um es zu verkaufen. Weil damals, nach dem Asr-Gebet, wenn du da nichts verkaufen konntest, dann war es ein bisschen schwierig, weil du hättest die Waren wieder nach Hause tragen müssen. Deswegen vor allem dazu das Lügen und so weiter, damit ihre Waren schnell verkaufen, damit sie nichts nach Hause tragen müssen, sozusagen. Und drittens, ein Mann, der Bay'a zu einem Khalifen gibt, aber zu einem muslimischen Herrscher, ja, ne? Und wenn der Imam ihm etwas gibt, erfüllt er den Schwur, also die Bay'a, aber wenn der Imam ihm nichts gibt, erfüllt er die Bay'a nicht. Abu Dawud al-Tirmidhi, und er sagt, das ist Hassan Sahih und Ahmed. Und der andere Hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Personen, mit denen Allah Yawm al-Qiyamah nicht sprechen wird, noch anschauen wird, noch reinigen wird, und sie werden mit schmerzlicher Strafe strafen wird. Erstens ein alter Unzuchttreiber, zweitens ein König, der ein Lügner ist, und drittens ein hochmütiger Armer. Dieser Hadith ist ein Muslim. Warum ein alter Unzuchttreiber? Weil ein alter Mann, der ja alt ist, er hat nicht so die Begierden wie eines jungen Mannes. Er hat es gar nicht nötig, die Sinna zu machen. Aber er tut diese Sinna, um Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam zu sein. Extra, yani. Und zweitens, der König, der ein Lügner ist. Ein König, der ist normalerweise derjenige, der mit der meisten Autorität ist. Und er hat es am wenigsten von den Menschen nötig zu lügen. Und trotzdem lügt er. Und drittens, ein hochmütiger Armer. Ein Armer ist hochmütig. Ja, ne, er hat nicht mal Besitz. Warum ist er überhaupt hochmütig? Mit was will er hochmütig sein, ja, ne? Okay, deswegen sind diese drei speziell erwähnt. Fünfter Punkt. Fadihatul Ghadir, ein Betrüger, ja, ne? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage der Auferstehung, wenn die Leute versammelt werden, der Betrüger wird ein Banner oder eine Flagge tragen, die sagt, dass dieser Mann ein Betrüger ist. Dieser Hadith ist ein Muslim. Und der andere Hadith sagt, dass diese Flagge aus seinem Rücken hervorgeht. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte über die Größe der Flagge, dass sie gemäß dem Betrug ist. Und es gibt keinen Betrug, der größer ist als der von Emirul Amah, also von dem Khalifen, weil er jeden betrügt, zum Beispiel das Weggeben von Palästina. Hadith in Muslim. Also das Beispiel in Palästina ist selber erwähnt worden. Ja, ne, wenn ein Khalifa zum Beispiel betrügt, wenn er zum Beispiel betrügt, dann ist sein Betrug viel gewaltiger als der Betrug von einem normalen, sage ich mal, weil diese Sache sich verbreitet. Zum Beispiel ein Herrscher, er verkauft Palästina oder Syrien oder Irak oder sowas Und er gibt das einfach weg. Damit er ist sehr schwierig am Jahren. طيب. Sechstens, Al-Ghulul. Al-Ghulul. Von der Kriegsbeute stehlen. Aber auch normaler Diebstahl, yani. Sura 3, Vers 161. Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tage der Auferstehung bringen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du ein Kamel oder Kuh gestohlen hast, wirst du dies Yawm al-Qiyamah tragen müssen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beauftragte jemanden zur Zakat-Antreibung. Und als er zurückkam, sagte er, yani der Bote, dies ist für dich und das ist von mir und das ist, was mir geschenkt wurde. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begab sich sofort zum Minbar und stand drauf und sagte, wie kommt es, dass ich einen von euch zur Zakat-Eintreibung sende? Und er kommt zurück, sagend, dies ist für dich und das ist für mich. Wie ist es, wenn er bei dem Haus seiner Eltern ist und schaut, ob er irgendwelche Geschenke bekommt? Ja, der Grund, warum er etwas bekam, war hier offensichtlich Bestechung, ja, ne? Ja, ne, damit er sozusagen locker ist bei der Zakat-Eintreibung und dass er Sachen übersieht. Und er sagt weiter, du wirst auf deinen Schultern das tragen, was du nahmst, Yawm al-Qiyamah. Also die Führerschaft darf keine Geschenke Also die Führerschaft darf allgemein schon Geschenke annehmen, aber nicht, wenn er sich Vorteile erhofft oder Bestechung, ja. Taib, Hadith im Bukhari und Muslim. Siebtens, Ghasib al-Ard, Landdieb. Rasulullah s.a.w. sagte, wer ein Stück Land nimmt, welches ihm nicht gehört, wird in den Tiefen der sieben Erden verschluckt. In der Hadith im Bukhari. Ja, er wird dafür bestraft, indem er das Siebenfache davon um seinen Hals gelegt bekommt. Dieser Hadith ist auch in Bukhari und Muslim. Er kriegt das Siebenfache um das Stück Land, was er betrogen hat, um seinen Hals gehängt, sozusagen. Achtens, Dhul Wajhain, zwei Gesichter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die schlimmste Person am Tage der Auferstehung wird Dhul Wajhain sein. Die eine Person, Alhamdulillah, die einen Person mit dem Gesicht trifft und andere mit dem anderen Gesicht. Hadith in Mishkat al-Masabih. Rasulullah s.a.w. sagte, wer in Dunya zwei Gesichter hatte, wird am Tag der Abrechnung eine Zunge aus Feuer haben. Weil in Wahrheit die Zunge zwei sind. Die Gesichter ändern sich nicht. Taib. Also, ja, mit anderen Worten, deine Zunge kannst vielleicht zwei Zungen haben, indem du lügst. Also, und die Wahrheit mal sagst, zwei Zungenarten. Aber dein Gesicht lügt nicht sozusagen, wegen der Körpersprache von deinem Gesicht. Taib, neuntens, sowas wie ungerechter Herrscher ungefähr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Position der Führerschaft über die Muslime anstrebt und sich dann versteckt von den Bedürftigen und Armen, wird Allah einen Schleier zwischen ihn und sich machen und den Bedürfnissen Yawm al-Qiyamah. Und Umar radiallahu anhu, sogar, das ist auch sehr interessant, er gab, als er Khalifa war, jedem ein Kleidungsstück, außer für sich selber hatte er eins. Verzeihung. Jeden gab er eins, außer für sich selber. Er trug zwei. Danach, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, auch ein Sahabi, sagte zu ihm, wir werden dir nicht gehorchen, obwohl er Emir al-Mu'minin ist. Und er sagte, wir werden dir nicht gehorchen, wegen ein Kleidungsstück. Und danach ließ Umar ibn al-Khattab seinen Sohn reden, Abdullah ibn Umar. Hat den aufgerufen, Rede sozusagen. Abdullah ibn Umar sagte dann, dass Umar ein sehr großer Mann ist und dass ein Kleidungsstück nicht ausreicht, um seine Aura zu bedecken. So gab sein Sohn, also Abdullah ibn Umar, gab ihm ein Kleidungsstück von sich aus. Deswegen hatte Umar ibn Khattab zwei, weil sein Sohn ihm eins gegeben hat. Zehntens, betteln. Aber natürlich, wenn er es nicht benötigt. Wenn jemand in totaler Notlage ist, da muss er sogar betteln. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt im Hadith von Abu Dawud, Nasa'i, Ad-Darim und Tirmidhi, wer bettelt und er hat genug, dieses Betteln wird kommen am Tag der Abrechnung als Narben in ihren Gesichtern. Und das ist ein Zeichen für Erniedrigung. Elfter Punkt, derjenige, der bei den Träumen lügt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer behauptet, einen Traum gesehen zu haben, den er nicht gesehen hat, wird befohlen, Sha'in Tain zu machen, also zu binden. Allah alam, was damit genau gemeint ist, entweder zwei Haare zu knoten oder zwei Weizen. Und er wird dazu nicht in der Lage sein. Hadith im Bukhari. Und wenn du einen belauscht, der nicht belauscht werden möchte, bekommst du geschmolzenes Kupfer ins Ohr gegossen. Also das sind einige Gründe für die Bestrafung für die sündigen Muslime. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wir beenden hier inshallah. Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين